Was bringt dir Gold, wenn du krank bist? Was bringt dir Stolz, wenn er falsch ist? Dein Wort, das man bricht, Erfolg, der keinen Halt gibt. 1000 Volt im Arm, wenn die Birne verkalkt ist. Dein Kopf aus Holz, wenn er auf Asphalt trifft. Sich fallen zu lassen, wenn doch niemand sagt, ich halt dich. Liebe zu geben, wenn die Antwort nur Gewalt ist. Sich zu erklären, wenn doch jeder sagt, ich schnall's nicht. Die beste Taktik, wenn du Spaß nicht den Ball triffst. Was bringt eine Fensterfront, wenn man nicht rausblickt? Was bringt eine echte Chance, wenn man sie aufnimmt? Was bringt ein Traum, wenn man ihn nicht mal auslebt? An etwas glauben, wenn nicht drinsteht, was draufsteht. Erwachsen sein, wenn das Kind dabei draufgeht. Dein Kinn aus Stahl, wenn der Punch in den Bauch geht. Beste Geschenke, wenn Empfänger sagt, ich brauch's nicht. Das Aufwärts was sehen, obwohl die Rechnung grad nicht aufgeht. Es kommt immer drauf an, wie man es sieht. Es kommt immer drauf an, wie rum man es dreht. Es kommt immer drauf an, alles relativ ist. Und weil zu jedem positiv auch negativ gibt. Es kommt immer drauf an, wie man es sieht. Es kommt immer drauf an, wie rum man es dreht. Es kommt immer drauf, da alles relativ ist. Und weil zu jedem positiv auch negativ gibt. Was bringen Gebete, wenn man nicht mal an sich selber glaubt? Was bringt eine Seele, wenn man sie anderen für Geld verkauft? Was bringt ein grüner Daumen bei dem verbeckten Kraut? Grenzenloser Mut, wenn die Welt gar keine Helden braucht? Was bringt eine harte Hülle, wenn sie ohne Kerne baut? Was bringt Erfahrung, wenn man sagt, hab nichts gelernt daraus? Was bringt ein buntes Treiben, wenn in dir dein Herz ergraut? Zu bleiben, wenn die Stimme in dir sagt, wir gerne raus. Sich aufzuregen, wenn man's jedes Mal bereut danach. Was neue Ideen, wenn man eh jede vergeudet hat? Nach Stern zu greifen, wenn man eh gar keine Träume hat? Wie kann etwas besonders sein, wenn man's viel zu häufig macht? Was bringt 1000 Leute, wenn man keine Freunde hat? Und wenn man sich nicht freut, was bringt dann ein neuer Tag? Der beste Coup, wenn man am Ende keine Beute macht. Und die beste Kritik, wenn man sie nicht wirklich deutlich macht. Es kommt immer drauf an, wie man es sieht. Es kommt immer drauf an, wie rum man es dreht. Es kommt immer drauf, da alles relativ ist. Und weil zu jedem positiv auch negativ gibt. Es kommt immer drauf an, wie man es sieht. Es kommt immer drauf an, wie rum man es dreht. Es kommt immer drauf, da alles relativ ist. Und weil zu jedem positiv auch negativ gibt. Es kommt immer darauf an, wie man es sieht. Darauf an, wie man es kommt immer darauf an, wie rum man es dreht. Wie rum man es dreht. Es kommt immer darauf an, da alles relativ ist. Da alles relativ ist. Und weil zu jedem positiv auch ein negativ gibt. Es kommt immer darauf an, wie man es sieht. Darauf an, wie man es sieht. Es kommt immer darauf an. Wie rum man es dreht. Wie rum man es dreht. Es kommt immer darauf an, da alles relativ ist. Da alles relativ ist. Und weil zu jedem positiv auch ein negativ geht. Es kommt immer drauf an, wie man es sieht. Es kommt immer drauf an, wie rum man es dreht. Es kommt immer drauf, da alles relativ ist. Und weil zu jedem positiv auch ein negativ gibt. Es kommt immer drauf an, wie man es sieht. Es kommt immer drauf an, wie rum man es dreht. Es kommt immer drauf, da alles relativ ist. Und weil zu jedem positiv auch negativ gilt. Es kommt immer drauf an, wie man es sieht. Es kommt immer drauf an, wie rum man es dreht. Es kommt immer drauf, da alles relativ ist. Und weil zu jedem positiv auch negativ gilt. Es kommt immer drauf an, wie man es sieht. Es kommt immer drauf an, wie rum man es dreht. Es kommt immer drauf, da alles relativ ist. Und weil zu jedem positiv auch negativ gilt.